Division ist die 88. Meine Lieblingszahl ist die 88. Mit Blut und Ehre kämpfen wir gegen die Roten. Die 88 ist nur eine Zahl und nicht verboten. Division 88. Das ist mein Ziel. Ich träume von Führer, Volk und Vaterland. Das ist das Motto meiner Division. Zeckenpest ist in meiner Division unerwünscht. Ich will den Tod der Zecken und dem ganzen Niggergesinde. Diese heutige rote Politik betreibt nur Lügen und Schwindel. Division